Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur entlarvte in ihrem Kommentar mit dem Titel »Kritik an der Priorität der USA, dem Nationalsozialismus des 21. Jahrhunderts, das verbrecherische Wesen der Priorität der USA, die die Trump-Administration der USA befürwortet«. Im Kommentar hieß es: Das große Chaos in der Welt, das auf die vernunftlose Eigennächtigkeit und Willkür der gegenwärtigen US-Administration zurückzuführen ist, ist ein unmittelbares Produkt der Priorität der USA, die die Trump-Administration befürwortet. Die Priorität der USA ist ihrem Wesen nach die Fortsetzung und Erweiterung des Vormachtstrebens der bisherigen US-Administrationen. Es ist ein reaktionäres Gedankengut, das die extrem aggressive Idee und den Chauvinismus propagiert. Dieses Gedankengut rechtfertigt es, für die Interessen der USA das Souveränitäts-, das Existenz- und das Entwicklungsrecht anderer Länder und Nationen mit Füßen zu treten. Die Priorität der USA ist der Nationalsozialismus des amerikanischen Typs, der den Nationalsozialismus des letzten Jahrhunderts in Bösartigkeit, Grausamkeit und Exklusivität weit übertrifft. Wie der Plan von Hitler für die Eroberung der Welt befürwortet die Priorität der USA die Verwirklichung der Weltherrschaft nach militärischer Methode und wird daher von der Völkergemeinschaft und den USA-Bürgern verurteilt. Die Zwei-Völker-Strategie von Trump, die wie die Diktaturpolitik von Hitler die USA-Bevölkerung in Freunde und Feinde teilt und die Repressalien rechtfertigt, versetzt alle Kreise wie die politischen und gesellschaftlichen Kreise, die Massenmedien und die Geheimdienste in Angst und Schrecken. Sogar deren Befürworter Trump droht die Gefahr der Amtsenthebung. Die Politik gegen die Einwanderer, die mit der rassistischen Politik der Faschisten zu vergleichen ist, stößt auf den Widerstand der Großunternehmen, die dank der talentierten Einwanderer großen Gewinn erzielen, und negiert selbst die Geschichte der USA, eines Staates mit vielen Nationen und Rassen, wodurch die Politik von allen Menschen der Welt verspottet wird. Seit dem Auftreten der Priorität der USA gab es weltweit keinen einzigen friedlichen Tag. Die Trump-Administration, die die Lösung der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel zum erstrangigen Punkt ihrer Außen- und Sicherheitspolitik und den stärksten Druck und die Anteilnahme zu ihrer Koreapolitik gemacht hat, befasst sich mit beispielloser nuklearer Drohung und Erpressung und tollwütigen Wirtschaftssanktionen gegen die TVRK. Die unbesonnene Tat der Trump-Administration, die den Export der Brennstoffe und sogar der medizinischen Anlagen und Medikamente in die TVRK verbietet, ist eine inhumane und unmenschliche Handlung, die viel schlimmer als die Blockade von Hitler über Leningrad ist. Die Umtriebe dazu, ihre potenziellen Gegner, und zwar China und Russland, unter Druck zu setzen und die Region und die Welt zu beherrschen, sind in der Trump-Zeit in eine extreme Phase eingetreten. Auch im Mittleren Osten sorgt die Trump-Administration für den Teufelskreis von Zerstörung, Ermordung und Unsicherheit. Infolge der Machenschaften der USA zur Erdrosselung der antiamerikanischen Staaten ist auch die Lage von Lateinamerika kompliziert geworden. Die Denkweise von Trump, dass selbst die ganze Welt für die USA geopfert werden soll, treibt auch die Verbündeten und Untertanen der USA in eine enge Sackgasse. Die USA, die sogar die internationalen Gesetze und Abkommen über Bord werfen, traten das Pariser Abkommen für den Schutz der Erdumwelt brutal mit Füßen. Für ihre eigenen Interessen wollen die USA die uneingeschränkte Emission von Kohlensäuregas erlauben. Es ist selbstverständlich, dass die Völkergemeinschaft es als eine Handlung, die das Giftgasverbrechen von Hitler übertrifft und als ein Verbrechen dazu brandmacht, den gesamten blauen Planeten in eine Gaskammer zu verwandeln und die ganze Menschheit zu vernichten. Die Tatsachen zeugen davon, dass die Priorität der USA, die bloß Angst und Unruhe auf der Erde stiftet, nicht die Nicht-Einmischung, sondern eine konsequente Einmischung und nicht die friedliche Koexistenz, sondern den gefährlichen Krieg befürwortet. Die Priorität der USA, die es zum Ziel hat, die moderne zivilisierte Menschengesellschaft der Gegenwart in die Welt der Barbaren zurückzubringen, wo das Gesetz des Dschungels, der Schwächere fällt dem Stärkeren zum Opfer, schaltet und waltet, bildet den Gipfel der Arroganz und Eigenmächtigkeit. Darin bestehen die Hinterlistigkeit und Brutalität, in denen sich die Priorität der USA vom vergangenen Vormachtstreben unterscheidet. Die Logik der Yankees für Weltherrschaft, die es propagiert, dass alles für die USA existieren und diesen zum Opfer fallen soll, ist ein anachronistischer Traum und eine Sophisterei, was im Zeitalter der Souveränität durch die gesunde Denkweise der Menschen nutzlos bleibt. Es ist die Meinung der Tierverehrer und die Forderung der Menschheit, dass die fanatische Idee und die Fanatiker, die den Frieden und die Sicherheit der Welt stören und die Existenz der Menschen gefährden, auf diesem Planeten völlig beseitigt werden sollen. Alle Länder und Nationen sollen mit vereinter Kraft gegen das Vormachtstreben der USA kämpfen. Vor der Gerechtigkeit und der vereinten Kraft wird die vormachtstrebende Politik der USA total im Bankrott erleben.